Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute Legende einer Wunderdroge, die lange Nacht vom LSD. Eine Sendung von Günther Arment. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Radio Station EXP. Tonight we are featuring an interview with a very peculiar-looking gentleman who goes by the name of Mr. Paul Caruso on the dodgy subject of are there or are there not flying saucers, or UFOs. Please, Mr. Caruso, could you give us your regarded opinion on this nonsense about spaceships and even space people? Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see and hear, can you? Now, if you will excuse me, I must be on my way. Plötzlich wurde ich merkwürdig berauscht. Die Außenwelt verwandelte sich wie in einem Traum. Die Gegenstände erschienen immer reliefartiger. Sie nahmen ungewöhnliche Ausmaße an und die Farben wurden leuchtender. Sogar die Selbstwahrnehmung und das Zeitgefühl waren verändert. Blieben die Augen geschlossen, so kam ein ununterbrochener Strom fantastischer Bilder von außerordentlicher Plastizität und Lebendigkeit über mich, die von einem intensiven, kaleidoskopartigen Farbspiel begleitet waren. Nach 2 Stunden etwa verschwand die nicht unangenehme Berauschtheit, welche ich erlebt hatte, während ich bei vollem Bewusstsein war. Nüchtern betrachtet ist diese Notiz des Schweizer Chemikers Albert Hoffmann das Protokoll eines Laborunfalls. Man kann Hoffmanns Erzählung allerdings auch als eine Art Gründungsdokument der psychedelischen Bewegung, die sich 2 Jahrzehnte später konstituieren und über den Globus verbreiten sollte, lesen und historisch einordnen. Denn es handelt sich in der Tat um die erste Schilderung eines LSD-Trips, notiert am 16. April 1943. Zwar hatte Hoffmann bereits 1938 gemeinsam mit einem Forscherteam des Basler Pharmakonzerns Sandoz das Alkaloid des Mutterkorns synthetisiert. Die Forscher waren auf der Suche nach einem den Kreislauf und die Atmung stimulierenden Stoff. Doch bis zur Entwicklung eines marktreifen Produktes gegen Migräne war der Weg noch weit. Als sich Hoffmann 5 Jahre später erneut ins Labor begab, um seine Arbeit an den Alkaloiden des Mutterkorns fortzusetzen, unterlief ihm aus Unachtsamkeit ein schwerwiegender Fehler. Beim Hantieren mit Lysergsäure, die er rekristallisieren wollte, kam er mit der Flüssigkeit in Berührung. Über die Haut oder über die Atemwege aufgenommen, geriet die Substanz in seinen Blutkreislauf und versetzte ihn in jenen rauschhaften Zustand, der, wie er berichtet, die Außenwelt in einen Traum verwandelte. Hoffmann hatte die psychotrope Wirkung des Mutterkornalkaloids entdeckt. Per Zufall, weil er unsauber gearbeitet hatte. Noch war ihm nicht bewusst, dass er die potenteste aller psychoaktiven Substanzen, die je synthetisiert wurden, entdeckt hatte. Denn als er beschloss, in einem wissenschaftlich kontrollierten Selbstversuch zu wiederholen, was ihm 3 Tage zuvor absichtslos unterlaufen war, beging er erneut einen Fehler. Er erwischte eine Überdosis. Er hatte die Potenz der Substanz, die unter dem Namen LSD-25 schon bald Weltkarriere machen sollte, unterschätzt. Diesmal waren die Sinnestäuschungen und Wahrnehmungsverzerrungen sehr viel extremer als beim ersten Mal. In Anwesenheit einer Laborassistentin hatte er um 16.20 Uhr 0,25 Milligramm LSD oral eingenommen. Um 16.50 Uhr notiert er keine Spur einer Wirkung. 10 Minuten später leichte Schwummrigkeit, visuelle Störungen, betonte Lust zu lachen. Die Lust am Lachen sollte ihm jedoch schon bald vergehen. Hoffmann verlor jede Kontrolle über Zeit und Raum und er wurde von der Angst übermannt, verrückt zu werden. Auch körperlich war er schwer angeschlagen. Kopf, Rumpf und Extremitäten bisweilen kalt und taub. Ein metallischer Geschmack auf der Zunge. Kehle trocken, wie zusammengeschnürt. Erstickungsgefühl. Konfusion im Wechsel mit klarer Einschätzung der Lage. Es handelt sich um die erste Schilderung eines Horrortrips auf LSD, notiert am 19. April 1943. Das Dosierungsproblem hatten Hoffmann und seine Kollegen schnell im Griff. Das ist Laborroutine. Und so hatte Sandoz quasi aus Versehen ein vielversprechendes Psychopharmakon am Start. In Form von kleinen purpurfarbenen Pillen oder als Klarlösung in Ampullen wurde es unter dem Namen Delucid auf den Markt gebracht. Der Konzern hoffte, diesen neuen Typus von Bewusstseinsdroge vermarkten zu können wie Barbiturate und Tranquilizer, die in den 50er und 60er Jahren den Markt für Pharmadrogen zu erobern begannen. An eine Massenproduktion von LSD-25 war jedoch nur zu denken, wenn es gelingen würde, das Rohstoffproblem zu lösen. Das Mutterkorn findet sich auf Roggen, Weizen, Gerste und Hafer. Der Verzehr führt zu schweren Vergiftungen mit tödlichem Ausgang. Ganze Landstriche wurden im Mittelalter entvölkert, weil alles Mehl in der Region kontaminiert war. Erst die Errungenschaften der Agrartechnologie und die Innovationen der Agrarchemie haben den Roggenrost verschwinden lassen. Und das wurde für Sandoz zu einem Problem. Die Rohstoffbeschaffung war gefährdet. Also veranlasste Sandoz ausgewählte Landwirte, ihre Felder mit Mutterkorn zu vergiften. Gegen Ausgleichszahlung selbstverständlich. Anfang der 60er Jahre gelang es dann, das Mutterkorn im Silo zu züchten. Jetzt war der Nachschub gesichert und eine Großproduktion möglich. Der Basler Pharmakonzern war von Anfang an großzügig bei der Abgabe von Proben für die wissenschaftliche Forschung. Denn wo genau, bei welchen Krankheiten und bei welchem Krankheitsbild das neue Medikament eingesetzt werden sollte, musste ja erst im Feldversuch geklärt werden. Allein in den USA gaben Sandoz Pharmaceuticals für den Versand von LSD und Psilocybin mehrere Millionen Dollar aus. An die Droge bzw. das Medikament zu gelangen, war ziemlich einfach. Ein akademischer Grad, ein Universitätsbriefkopf und schon war man im Verteiler. Bald wurden die ersten Studien veröffentlicht, die von ermutigenden Behandlungsergebnissen bei Schizophrenie und Depression berichteten. Auch zur Behandlung von Süchten, hier vor allem von Alkoholismus, schien LSD-25 bestens geeignet. Heilerfolge wurden auch bei Arthritis, partialen Lähmungen, Migräne und einer Vielzahl von Hauterkrankungen registriert. Bis Mitte der 60er Jahre werden über 1000 Veröffentlichungen in angesehenen Fachzeitschriften gezählt, die den Ruf der neuen Substanz in der akademischen Welt beförderten. Die erste wissenschaftliche Konferenz über LSD fand 1959 statt. Diese von der Joshua Macy Jr. Foundation geförderte Konferenz war, wie Teilnehmer berichten, getragen von einem Geistesoptimismus. Endlich hatte man eine Substanz zur Verfügung, die tiefe Einblicke in das Seelenleben eines Menschen gestattet, ein chemisches Hilfsmittel, das Menschen in die Lage versetzt, Kindheitserinnerungen zu aktivieren und Traumata in außerordentlicher Klarheit zu erkennen. Was für eine Aussicht für die wissenschaftliche Forschung und welche Chance für die Behandlung von psychisch Kranken. Die kühnsten Fantasien gingen von der Vorstellung aus, mit Hilfe von LSD eine Psychose für einen Zeitraum von mehreren Stunden künstlich herzustellen. Man nannte das eine Modellpsychose und hoffte auf diese Weise Einblicke in die biochemischen und physiologischen Vorgänge bei einer Psychose zu gewinnen. Und man hoffte, was für die Vermarktung wichtig war, mit Hilfe von LSD-25 therapeutische Prozesse beschleunigen und verkürzen zu können. Kanadische Forscher, die mit Alkoholkranken experimentierten, hoben in ihrem Forschungsbericht den ökonomischen Aspekt ausdrücklich hervor. Unsere Schlussfolgerung nach 13 Forschungsjahren besteht darin, dass richtig angewandte LSD-Therapie eine große Zahl von Alkoholikern in nüchterne Gesellschaftsmitglieder verwandeln kann. Sogar noch wichtiger ist die Tatsache, dass dies sehr rasch bewerkstelligt werden kann. Und deshalb ist diese Methode auch noch sehr ökonomisch. Während bei der Standardtherapie ein Bett nur zur Behandlung von 4 bis 6 Patienten pro Jahr genutzt werden kann, lassen sich mit LSD leicht bis zu 36 Patienten pro Bett im Jahr behandeln. Die Konferenzteilnehmer hielten es jedenfalls für vertretbar, diese hochpotente Substanz als Hilfsmittel der experimentellen Psychiatrie einzusetzen. Ein heikles Problem, damals wie heute, die Dosierung. Sie hängt nicht nur vom Körpergewicht und dem Stoffwechsel des jeweiligen Patienten ab. Psychiater und Psychologen, die mit LSD arbeiten wollen, müssen bei der Dosisfestlegung zusätzlich berücksichtigen, dass noch andere Drogen im Spiel sein können. Damals in den 50er und 60er Jahren galt die Faustregel, bei Alkoholikern die doppelte Dosis. LSD-Kristalle wirken bereits im Mikrogrammbereich. Eine Dosis von 20 Mikrogramm versetzt den Patienten oder Probanden oder Klienten in einen Zustand, der dem eines gut gepackten Haschisch-Joints entspricht. Die übliche Dosis im therapeutischen Einsatz liegt zwischen 50 und 125 Mikrogramm. Die Trips, die in den 60er Jahren geworfen wurden, enthielten zwischen 200 und 250 Mikrogramm. Albert Hoffmann hatte sich bei seinem Selbstversuch 250 Mikrogramm verordnet. Alles, was bei 250 Mikrogramm und drüber liegt, garantiert einen Trip mit Tiefgang und ungewissem Ausgang. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen und die Vorbereitungen auf die Reise ungenügend sind, kann der Trip in einen Horror führen. Er kann aber auch einen Zustand hervorrufen, der von vielen nach der Rückkehr von ihrer Traumreise als Erleuchtung beschrieben wird. Die Länge eines Trips hängt von der Dosierung ab. Körperliche Reaktionen sind spürbar, aber unspektakulär. Leichte Erhöhung des Blutdrucks, leicht erhöhter Puls, vermehrte Speichelbildung, verstärkte Schlucken, erweiterte Pupillen, Blähungen, sogenannte Tripwinde. Vergiftungen wegen einer Überdosis wurden nicht registriert. Dazu Hoffmann: Meines Wissens sind noch keine Todesfälle als direkte Folge einer LSD-Vergiftung bekannt geworden. Die Droge erzeugt keine Suchtabhängigkeit. Bei Horrortrips empfehlen Suchtmediziner eine symptomatische Therapie mit Valium, Diazepam. Die ganze Bandbreite der physischen und psychischen Reaktionen auf LSD haben Masters und Houston in ihrem 1966 veröffentlichten Buch »The Varieties of Psychedelic Experience« in einem einzigen langen Satz zusammengefasst. Selbst das knappste Resümee der psychologischen Wirkungen würde folgende Momente einschließen: Veränderung der visuellen, auditiven, taktilen, der Geruchs- und Geschmacks- und der kinästhetischen Sinneswahrnehmung. Veränderungen in der Raum-Zeit-Wahrnehmung. Quantitative wie qualitative Veränderung des Denkens, sowohl der Wahrnehmung der Physiognomie. Halluzinationen, lebhafte Bilder, bildhafte Konfigurationen einer Ideenschau mit geschlossenen Augen gesehen. Stark erhöhte Sensibilität für Farben, jähe häufige Stimmungs- und Affektwandlungen, verstärkte Erinnerungs- oder Gedächtnisleistungen, Egoverlust und Auflösung der Ich-Instanz, gedoppeltes, vervielfachtes und fragmentiertes Bewusstsein, scheinbare Wahrnehmung der inneren Organe und Körperprozesse, Auftauchen unbewussten Materials, gesteigerte Empfindsamkeit für sprachliche Feinheiten, erhöhte Empfindsamkeit für nichtsprachliche Andeutungen, Interesse für philosophische, kosmologische und religiöse Fragen und im Allgemeinen ein Auffassen einer Welt, welche die Ketten normaler kategorischer Ordnung abgestreift hat, was zu einem intensiveren Interesse an der eigenen Identität und der Welt führt und auch zu einer Skala von Reaktionen, die sich von den Extremen der Angst zu den Extremen der Lebensfreude erstreckt. Beeindruckt von der Mundpropaganda, die der neuen Substanz aus den Labors eines Schweizer Pharmakonzerns außergewöhnliche Eigenschaften zuschrieb, öffneten sich hoch angesehene US-amerikanische Universitäten der LSD-Forschung. Harvard an der Ost, Stanford an der Westküste. Auch in Kanada und in Europa wurden LSD-Projekte gestartet. Doch US-Forscher gaben das Tempo vor und den Ton an. Sie hatten keine Probleme, freiwillige Probanden für ihre Experimente zu gewinnen. Wer wird denn nicht neugierig sein auf eine, wie sie schnell auf dem Campus herumsprechen sollte, außergewöhnliche Erfahrung? Wenn dann auch noch der Leiter eines der Projekte, Myron Stolaroff, aus eigener Erfahrung diese Erwartung bestätigt und verstärkt, besiegt die Neugierde leicht mögliche Zweifel und Ängste. Außerdem gab es ein paar Dollars zu verdienen. Schwärmerisch verkündet Stolaroff, der 1961 die International Foundation for Advanced Studies gegründet und an 350 Personen klinische Studien mit LSD durchgeführt hat. An einem Tag erfuhr ich mehr über die Realität und wer wir als menschliche Wesen sind, als ich es vorher auch nur geahnt hatte. Ich betrachtete das als die wichtigste Entdeckung, die je gemacht wurde. Und es gab nichts Wichtigeres für mich, als das ganze Potenzial, das LSD bietet, zu verwirklichen. Noch spielte sich das alles im universitären Rahmen ab. Aber es war abzusehen, dass die LSD-Euphorie vom Akademischen auf andere Milieus überspringen würde. Der schwärmerisch-unakademische Ton, den Stolaroff hier anschlägt, ist typisch auch für andere LSD-Publikationen. Ein neuer Forschungsstil etablierte sich. Die Beteiligten, ob Wissenschaftler oder Probanden, waren infiziert vom Geist der Zeit. Sie waren offen für neue Wege und neue Methoden. Manche von ihnen hatten bereits Drogenerfahrungen. An vielen Colleges und Universitäten wurden Marihuana geraucht und Amphetamine geschluckt. Die USA und mit ihr die hochindustrialisierten Länder des Westens durchliefen einen konfliktreichen Transformationsprozess. Alle gesellschaftlichen Bereiche gerieten in den Sog dieser Entwicklung. Die Bereitschaft, die herrschenden Verhältnisse radikal in Frage zu stellen, wurde zum Leitmotiv jenes Teils der jungen Generation, der sich anschickte, den gegenkulturellen Diskurs zu bestimmen. Das konnte nicht ohne Rückwirkung auf den akademischen Betrieb bleiben. Der von der LSD-Forschung provozierte Paradigmenwechsel in der Pharmakologie blieb nicht ohne Widerspruch. Wenn man sich in das akademische Leben der 50er und 60er Jahre zurückversetzt, kann man leicht nachvollziehen, warum das wissenschaftliche Establishment aufheulte, als bekannt wurde, dass die besten Forschungsarbeiten und die beste literarische Darstellung auf diesem Gebiet von Menschen geleistet wurden, die sich mehr als einmal dem Effekt der von ihnen abgehandelten Stoffe ausgesetzt haben. Dies führt ein neuartiges Prinzip in die Pharmakologie ein, demgemäß das Begreifen der Wirkung psychedelischer Drogen vom persönlichen Umgang mit ihnen bedingt wird. Doch nicht nur in der Pharmakologie, auch in der Psychiatrie und in der Psychologie machte dieser neue Stil sich breit. Natürlich auch hier, unter Protest großer Teile des wissenschaftlichen Establishments. Zur Teilnahme an LSD-Therapien sollten nur solche Therapeuten zugelassen werden, die über eigene Erfahrungen mit der Substanz verfügen, forderte der britische Psychiater Humphrey Osmond. Ohne diese Erfahrung sei schlicht und einfach nicht nachvollziehbar, was ein Proband unter LSD-Einwirkung erlebe. Osmond war es auch, der in Zusammenarbeit mit Aldous Huxley den Begriff psychedelisch in den LSD-Diskurs einführte. Psychedelisch anstatt psychodelisch, was zu sehr nach Psychose und damit pathologisch klingt. Psychedelisch ist eine Wortverbindung aus Psyche, Geist, Seele und Delos, hervorbringen, manifestieren. Die traditionelle psychiatrische Begrifflichkeit ignoriere, so Stolaroff, jegliches Erfahrungswissen. Aus diesem Denksystem gelte es auszubrechen, was nur mit Hilfe neuer Methoden möglich sei. Nicht nur die Methoden der Forschung, auch das Schreiben über deren Ergebnisse veränderte sich. Allerdings war man sich weitgehend einig in der Erkenntnis, dass es ein grundsätzliches Problem beim Sprechen und Schreiben über LSD-Erfahrungen gibt. Der Basler Ethnologe und Religionswissenschaftler Rudolf Gelbke hat das Dilemma in seinem Buch Drogen und Seelenerweiterung benannt. Diese Erfahrungen wissenschaftlich objektiv schildern und deuten zu wollen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn es wird hier eine Grenze überschritten, jenseits derer nicht nur jede Terminologie, in unserem Fall der psychiatrischen, sondern der menschlichen Sprache überhaupt offenbar wird. Eigene Erfahrungen einbringen zu können, galt deshalb als Mindestvoraussetzung für alle, die sich am LSD-Diskurs beteiligen wollten. In der Euphorie des Augenblicks waren viele Wissenschaftler dazu bereit, ihre Drogenerfahrungen zu offenbaren. Später, als LSD verboten wurde und die Politik sich des Themas annahm, sollten einige von ihnen diese Offenheit bereuen. Sie gerieten nicht nur an den Rand des Wissenschaftsbetriebs, sondern auch ins Visier der Staatsorgane. Auch wenn der Verfolgungseifer in den USA größer war als in den meisten europäischen Staaten, so geriet LSD auch hier in den Sog der amerikanischen Verbotspolitik, die nicht nur den hedonistischen Gebrauch der Droge, sondern auch die Herstellung der nach den Maßstäben der UN-Drogenkonvention nicht verkehrsfähigen Substanz unter Strafandrohung stellte. Die logische Folge? Weltweit mussten alle Forschungsprojekte eingestellt und alle Therapien abgebrochen werden. Die öffentliche Diskussion, die mit dem Verbot erst wirklich begann, vollzog sich ohne wissenschaftlichen Begleitschutz. Allen, die sich offen zu ihren Erfahrungen mit psychedelischen Drogen bekannten, war Timothy Leary der lauteste. Seine Lobpreisung des neuen chemischen Sakraments, das er als das spirituelle Äquivalent der Wasserstoffbombe feierte, ebnete den Weg der Droge aus den Labors der Forscher auf den Campus der Universitäten und in die allgemeine Öffentlichkeit, wo der doppelte Gebrauchswert, Medikament und Droge in einem zu sein, seine Wirkung entfaltete. LSD wurde, wie man heute sagen würde, zur Partydroge. Leary wagte sich mit seinen plakativen Äußerungen über die fantastische Wirkungskraft von LSD weit vor. Er scheute kein Risiko und er sollte für seine Risikobereitschaft einen hohen Preis bezahlen. Geboren wurde Timothy Leary 1920 in Springfield, Massachusetts. Der Familientradition folgend, sein Vater war Offizier, begann er seine Berufskarriere in der Militärakademie West Point. Nach 18 Monaten bricht er die Ausbildung ab. Der Drill wurde ihm zu viel. Zumindest anfangs, schreibt eine anonyme Internetbiografin, habe er dem harten militärischen Drill durchaus etwas abgewinnen können, würde er doch, wenn er nur durchhielte, einer Elite angehören. Diese Mitteilung ist deshalb bemerkenswert, weil sich da schon abzeichnete, was in Learys späterer Karriere manifest wurde. Ein Hang zum Elitären. Nach dem schnellen Ende der Militärlaufbahn wandte Leary sich der Psychologie zu. Er erwarb 1942 den Bachelor of Arts. Danach ging er zurück zur Armee, wo er bis Kriegsende als Militärpsychologe tätig war. Anschließend erwarb er in Berkeley an der University of California den Grad eines Doktors der Medizin. Bis 1958 arbeitete er in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen an der Westküste der USA. Dort fiel er mit seiner Kritik am traditionellen psychiatrischen System, die er mit vielen Wissenschaftlern seiner Generation in den USA wie in Europa teilte, unangenehm auf. Seine Behauptung, die Methoden der traditionellen Psychiatrie würden ebenso viel Patienten schaden wie helfen, machten ihn zum Dissidenten innerhalb der kalifornischen Psychiatrieszene. Also wechselte er nach Harvard und wurde dort Dozent für klinische Psychologie. einem sonnigen Nachmittag vor vielen Jahren, als ich im Garten einer Villa in Cuernavaca 7 sogenannte heilige Pilze aß. Ein Wissenschaftler von der Universität Mexiko hatte sie mir gegeben. Während der nächsten 5 Stunden wurde ich durch eine Erfahrung gewirbelt, die man in vielen fantastischen Metaphern beschreiben könnte, die aber vor allem und ohne Frage die tiefste religiöse Erfahrung meines Lebens war. Leary war 39 Jahre alt, als er während eines Sommerurlaubs in Mexiko jene heiligen Pilze aß, die ihm zu seiner ersten Reise ins innere All verhalfen. In den 3 Jahren, die diesem Initiationserlebnis folgten, experimentierten er, seine Mitarbeiter und unzählige Versuchspersonen mit Psilocybin, dem chemischen Derivat des mexikanischen Pilzes. Auch diese Laborleistung ist dem Konto Albert Hoffmanns gut zu schreiben. Doch zu Learys wichtigstem Forschungsinstrument wurde die andere große Entdeckung des Basler Chemikers, LSD, die um ein Vielfaches potentere Droge. Er bezog sie über die amerikanische Niederlassung von Sanders Pharmaceuticals. Gemeinsam mit seinem jüngeren Freund und Kollegen Richard Alpert führte Leary 1961 ein Gruppenexperiment an Strafgefangenen durch. Das Selbstwertgefühl der Gefangenen sollte gestärkt und die Resozialisierungschance erhöht werden. Das Experiment gilt als gelungen. Die Rückfallquote sei von 70% auf 10% gesunken. Es ist heute schwer möglich, diese Ergebnisse zu überprüfen. Das gilt auch für all die anderen LSD- und Psilocybin-Studien, die in diesem Zeitraum von nur knapp 2 Jahrzehnten durchgeführt wurden. Nachdem 1966 in den USA und ein Jahr später auch in der Bundesrepublik einsetzenden Verbot, konnten die üblichen und unverzichtbaren Folgestudien nicht durchgeführt werden. Das Verbot war total, wie Albert Hoffmann beklagt. Leary sah in psychedelischen Drogen ein Mittel zur Neuprogrammierung des Gehirns. Das klingt ziemlich martialisch. Man sollte annehmen, dass derartige Zielvorstellungen bei seinen Kollegen auf Skepsis und offenen Widerstand stoßen würden. Das Gegenteil war der Fall. Leary teilte das Interesse an Bewusstseinsprozessen und deren Beeinflussung von außen mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen seiner Generation. Ihnen war nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges der Glaube an die Menschen abhanden gekommen. Sie wollten wissen, was sich in den Köpfen derer abspielte, die dem Terrorregime zu Dienste waren. Der Krieg und die Ungeheuerlichkeit der Shoah hatte ganze Völker traumatisiert. Historiker, Politologen und Sozialwissenschaftler fragten sich, nicht nur bezogen auf die besiegten Deutschen, Japaner und Italiener, wie es möglich war, dass Angehörige hochentwickelter Kulturnationen massenhaft den Verlockungen des Faschismus erliegen konnten. Denn Faschismus als Geisteshaltung war ein in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weltweit verbreitetes Phänomen. Auch die Bevölkerung der späteren Siegermächte war nicht immun gegen Rassismus, Antisemitismus und eliminatorische Fantasien. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trafen sich in New York City auf Einladung der Joshua Macy Jr. Foundation Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, um über die Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit menschlichen Verhaltens zu diskutieren. Große Aufmerksamkeit schenkten die Teilnehmer der sogenannten Macy-Konferenzen, die zwischen 1946 und 1953 abgehalten wurden, den Ergebnissen einer in den USA durchgeführten Studie des International Institute of Social Research, einer Neugründung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Mitarbeitern war es gelungen, eine Methode zu entwickeln, die es möglich machte, das Sozialprofil einer Gesellschaft zu zeichnen, in der autoritäres Verhalten zu einem Massenphänomen werden kann. Sie erlaubte ihnen, wie es in einer Selbstdarstellung des Frankfurter Instituts heißt, eine entsprechende Handlungsbereitschaft in der Charakterstruktur von Personen ausfindig zu machen und zu messen, auch wenn sie faschistische Ansichten nicht offen vertraten, weil sie aufgrund ihres Konformismus die Tabus nicht verletzen mochten, die die demokratische Verfassung der USA und die geltenden Menschenrechte über feindselige Einstellungen gegenüber Minoritäten verhängten. In ihrer Studie arbeiteten die Sozialwissenschaftler die typischen Charakterzüge der autoritären Persönlichkeit heraus. Konventionalismus, Mangel an Selbstreflexion, autoritäre Unterwürfigkeit und autoritäre Aggression. Gibt es eine Chance, ins Bewusstsein dieser Menschen vorzudringen? Kann man Menschen neu programmieren? Fragen wie diese standen im Zentrum der Diskussion. Kann man eine autoritäre Persönlichkeit zu einer antiautoritären umformen? Mitte der 60er Jahre sollte diese Frage von den Studenten der antiautoritären Protestbewegung wieder aufgenommen werden. Das lag nahe, denn in Gestalt ihrer Väter, Lehrer und Professoren waren sie leibhaftig konfrontiert mit eben jenen Charakteren, die dem Bild der autoritären Persönlichkeit so idealtypisch entsprachen. Die meisten Teilnehmer der Macy-Konferenzen dachten, wenn sie von Umpolung sprachen, an Umerziehung, deren Ziel die Befähigung zur Selbsterziehung sein sollte. Das Re-Education-Programm, welches die US Army nach dem Krieg in ihrem europäischen Einflussbereich durchführte, deckte sich in vielen Punkten mit den Zielvorstellungen der Macy-Konferenzen. In anderen Fachbereichen gingen die Überlegungen eher in Richtung neurologischer Umerziehung, also ran ans Hirn, und zwar auf dem indirekten chemischen Weg. Ganz Kinder ihrer Zeit waren auch Leary und seine Mitarbeiter auf Umerziehung bzw. Umpolung aus. Dabei setzten sie auf den Einsatz psychedelischer Drogen. Mit deren Hilfe wollten sie vorhandene Prägungen aufheben und die Subjekte für neue Prägungen öffnen, um so deren kreatives Potenzial freizusetzen. Bewusstseinserweiterung nannten sie das. Es ist schon eine besondere Pointe der Geschichte, dass mitten im Horror des Zweiten Weltkrieges ein Chemiker in der von faschistischen Mächten umstellten Schweiz einen synthetischen Wirkstoff entdeckte, mit dem, als er schließlich auf den Markt kam, weltweit Millionen von Menschen einen Zuwachs an Erkenntnis und das Erlebnis einer überwältigenden Glückserfahrung verbinden sollten. Mit seiner Forderung, psychedelische Drogen frei und allgemein zugänglich zu machen, entfernte Leary sich in großen Schritten von dem, was im universitären Rahmen an Außenseiterpositionen als noch vertretbar galt. Während die meisten seiner Kollegen LSD und Psilocybin auch weiterhin nur als therapeutisches Hilfsmittel einzusetzen gedachten, sah Leary in der LSD-Erfahrung ein Wert an sich. In den großen Universitäten an der Ost- wie an der Westküste fand er mit seinen Thesen unter den Studierenden eine begeisterte Gefolgschaft. Das machte ihn für Harvard untragbar. Gemeinsam mit Richard Alpert wurde er 1963 wegen Rufschädigung entlassen. Leary geriet mit seinen publikumswirksamen Aktivitäten, seinen Veröffentlichungen, Interviews und Statements, die er 1968 in einer Art Manifest unter dem Titel »The Politics of Ecstasy«, deutsch »Politik der Ekstase«, zusammenfasste, immer mehr ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Er suchte diese Aufmerksamkeit und erkannte deren Risiken. Alles, was das Bewusstsein verändert, ist eine Bedrohung der etablierten Ordnung. Das ist ein Punkt, über den das ganze Spektrum politischer Meinung sich einig ist. Erste Erfahrungsberichte von Prominenten, die auf dem Boulevard der Medien breitgetreten wurden, ließen die Attraktivität der neuen Droge ins schier Unermessliche steigen. Bis 1970 sollen nach Schätzung der US-Drogenbehörde über 7 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner LSD-Erfahrungen gemacht haben. Gleichzeitig stieg auch die Zahl derjenigen, die entschlossen waren, diesem Phänomen ein Ende zu bereiten. Learys Slogan Turn on, Tune in, Drop out, die Aufforderung also, sich mit Hilfe von Drogen in eine besondere Stimmung zu versetzen, sein Leben neu einzurichten und aus der Gesellschaft auszusteigen, wurde von der politischen Klasse als Kampfansage verstanden. Der Vorsitzende der New Jersey Narcotic Drug Study Commission nannte LSD die größte Bedrohung unseres Landes, gefährlicher als der Vietnamkrieg. Der 1969 ins Amt gekommene Präsident Richard Nixon stempelte Leary zum Staatsfeind Nummer 1. Und für die rechtsradikale John Birch Society war LSD Produkt einer jüdisch-kommunistischen Verschwörung. Anstatt über die Risiken der Droge, so es denn welche gab, aufzuklären, versuchte es der Staat mit einer Anti-Drogen-Kampagne, die sich, wie so viele andere Anti-Drogen-Kampagnen, die in den Jahren darauf folgen sollten, auf Lügen und Horrorgeschichten stützte. LSD sei gefährlicher als Heroin, LSD breche die Chromosomen, LSD führe zur Blindheit, LSD führe in die Kriminalität und wahlweise LSD führe zum Sexwahn oder LSD töte die Sexualität. Wie immer man Learys Rolle beurteilen mag, man wird ihm nicht vorwerfen können, die Notwendigkeit von Aufklärung verkannt zu haben. Von ihm stammt als Reaktion auf die von Nancy Reagan betreute Kampagne Just Say No, sag einfach nein, der Slogan Just Say No, wisse einfach Bescheid. Er gilt nicht nur für LSD, sondern für den Umgang mit psychoaktiven Substanzen überhaupt. Auch wenn Leary grundsätzlich die freie Verfügbarkeit von halluzinogenen Drogen propagierte, unterließ er es nie, die besonderen Umstände zu benennen, die gegeben sein müssen, soll ein Trip zu einer positiven Erfahrung werden. Das heißt umgekehrt auch, sind die besonderen Umstände nicht gegeben, dann sollte man die Reise auf keinen Fall antreten. Set und Setting sind die von Leary für diesen Sachverhalt geprägten Schlüsselbegriffe. Wer sich auf eine psychedelische Reise begeben will, sollte sich über seinen eigenen körperlichen und seelischen Zustand zum Zeitpunkt des Reiseantritts im Klaren sein, wie auch über die Erwartungen, die er mit einem Trip verbindet. Er sollte sich auch über den äußeren Rahmen des Trips Gedanken machen, denn die Auswahl des Ortes, der Musik, der Lichtverhältnisse und der Mitreisenden können den Verlauf eines Trips in die eine oder in die andere Richtung entscheidend beeinflussen. Das Risiko liege nicht in der Droge selbst, schreibt Ronald Steckel in seinem 1969 veröffentlichten Buch Bewusstseinserweiternde Drogen. In der deutschsprachigen Gegenöffentlichkeit der 60er Jahre spielte Steckel die Rolle, die Leary in der amerikanischen Subkultur innehatte. Ganz im Sinne Learys benennt Steckel die ausschlaggebenden Faktoren bei der Risikobewertung einer Droge. Die Risiken liegen nicht in der Droge selbst, sondern in der psychischen und physischen Konstitution und Struktur des Individuums, das die Droge einnimmt. Wie Leary warnt auch Steckel vor einem konsumistischen Umgang mit LSD. Wie Leary plädiert er für eine sorgfältige innere wie äußere Vorbereitung auf den Trip. Und wie Leary empfiehlt auch er, sich zur Risikoverringerung einem Tripführer anzuvertrauen. Der Führer, der mit der Wirkungsweise der Droge aus eigener Erfahrung vertraut sein muss, übernimmt praktisch die Aufgabe der Realitätskontrolle und fungiert für den Menschen, der unter Einfluss der Droge steht, als Vertrauter, Freund, Lehrer, Arzt, Zuhörer und Navigator. Es ist ratsam, die Drogen nur im Beisein einer Person oder mehrerer Personen zu nehmen, die in der Lage sind, diese Funktionen zu erfüllen. Weltweit fanden Learys hilfreiche Ratschläge Beachtung. Die Art, wie er über einen verantwortungsvollen Umgang mit Drogen sprach, war beispielhaft. Das ist sein bleibendes Verdienst. Leary war ein Aufklärer. Jedenfalls in dieser Phase seines Lebens. Die zwangsweise Beendigung seiner Universitätslaufbahn war ein tiefer Einschnitt. Tiefer, als er zum Zeitpunkt seiner Entlassung ahnen konnte. Nachdem sie Harvard den Rücken gekehrt hatten, zogen Allport und Leary nach Mexiko, wo sie ein psychedelisches Forschungszentrum gründeten und da weitermachen wollten, wo sie in Harvard aufgehört hatten. Doch die mexikanische Regierung schickte die beiden Forscher und ihren Anhang in die USA zurück, noch bevor sie ihre LSD-Sitzung wieder aufnehmen konnten. Ob die mexikanische Regierung dabei auf eigene Initiative handelte oder ob sie aus dem Norden unter Druck gesetzt wurde, wird kaum noch zu klären sein. Leary musste sich in diesem Moment bewusst werden, dass die Entlassung aus dem Universitätsdienst seinen Freiheitsspielraum zwar erweitert hatte, er brauchte jetzt auf nichts und niemanden mehr Rücksicht zu nehmen, doch er musste auch realisieren, dass es keinen institutionellen Schutzschild mehr gab, hinter dem er sich hätte verbergen können. Nun war er auf sich und die Unterstützung privater Gönner angewiesen. Er war ein Popstar für die einen, für andere war er eine unerwünschte Person, nicht nur in Mexiko. Die Rückkehr in die USA und die Suche nach einem Ort, an dem er sich niederlassen konnte, gestaltete sich kompliziert, wie Weggefährten berichten. Ein vermögender Fan stellte ihm schließlich in Millbrook, New York, einen großräumigen Landsitz zur Verfügung. Der Ort wurde zu einer Art Altar und Heiligtum für psychedelische Pilger aus aller Welt, wie der Playboy schrieb, als ein Reporter Leary 1966 in der psychedelischen Zentrale an der Ostküste aufsuchten, um ihn zu interviewen. Leary befand sich da bereits in Deep Troubles. Ob aus Zufall oder aufgrund einer gezielten Aktion, Leary, dem zumindest vor dem LSD-Verbot rechtlich nicht beizukommen war, geriet 1965 bei einer Kontrolle an der mexikanisch-amerikanischen Grenze in die Fänge der Drogenfahnder. Bei seiner Tochter wurde Marihuana gefunden, wofür er die Verantwortung übernahm. Er wurde, aus politischen Gründen, wie seine Anhänger überzeugt sind, zu einer grotesk hohen Strafe wegen des Verstoßes gegen die Marihuana-Steuergesetzgebung verurteilt. Das Gesetz wurde 1969 vom Obersten Gerichtshof für verfassungswidrig erklärt. Schon kurze Zeit später wurde Leary erneut wegen eines weiteren Marihuana-Deliktes gefasst und zu 10 Jahren Haft verurteilt. Auch diesmal handelte es sich um eine, selbst für die damaligen US-amerikanischen Verhältnisse, unverhältnismäßig hohe Strafe. Doch Leary musste nicht lange im Gefängnis schmoren. Die Weathermen, eine der deutschen RAF vergleichbare Gruppe, die zum bewaffneten Kampf gegen das System entschlossen war, befreiten ihn in einer spektakulären Aktion. Ihren Namen Weathermen hatten sie einer Songzeile Bob Dylans entnommen. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Leary setzte sich nach Algerien ab, wo er von Mitgliedern der Black Panthers, einer militanten Gruppe von Afroamerikanern, denen die algerische Regierung Exil gewährt hatte, aufgenommen wurde. Von Algerien zog er 1971 weiter in die Schweiz, wo er um politisches Asyl nachsuchte. Es wurde ihm gewährt. Die Schweiz weigerte sich, ihn an die USA auszuliefern. Aber auch in der Schweiz hielt es ihn nicht lange. Er reiste nach einem kurzen Zwischenstopp in Wien weiter nach Afghanistan. Dort wird er 1973 gefasst, in Kabul festgesetzt und schließlich an die USA ausgeliefert, wo er erneut bis 1976 inhaftiert wurde. Danach wurde es ruhiger um ihn. Bis zu seinem Tod, er starb 1996 an Krebs, lebte er vorwiegend an der Westküste der USA, wo er sich mit Computern beschäftigte und sich seinen Cyberspace-Fantasien hingab. Er war, wie die Zeitschrift Playboy schrieb, nicht nur Messias, sondern auch Märtyrer der psychedelischen Bewegung. Kein Zweifel, Timothy Leary war eines der ersten prominenten Opfer jener aberwitzigen US-amerikanischen Drogenpolitik, die ungebrochen bis heute exekutiert wird und deren Unverhältnismäßigkeit Hunderttausende von Drogenkonsumenten, Konsumenten, zu Gefängnisinsassen macht. Ohne den Laborunfall Albert Hoffmanns in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hätte die Geschichte der 1960er Jahre einen anderen Verlauf genommen. Davon sind zumindest Learys Jünger und alle, die sich der psychedelischen Bewegung zurechnen, überzeugt. Der US-amerikanische Romancier Tom Robbins hält es für unstrittig, dass das, was wir die 60er Jahre nennen, sich nicht ereignet hätte, wenn es nicht die psychedelischen Sakramente gegeben hätte. Hoffmann selbst war nicht gerade glücklich über den Weg, den seine Entdeckung vom therapeutischen Hilfsmittel zum psychedelischen Sakrament und schließlich zur Partydroge genommen hatte. LSD wurde zu seinem Sorgenkind, wie der Titel seines 1979 veröffentlichten Buches erkennen lässt. Welcher Forscher ist schon glücklich, wenn seine Erfindung oder Entdeckung, von deren Nützlichkeit er nach wie vor überzeugt ist, verboten wird und alle, die gegen das Verbot verstoßen, kriminalisiert werden? Und wer macht sich keine Sorgen, wenn eine Substanz, deren Risikopotenzial er kennt, von Marktschreiern im weißen Kittel des Forschers oder im bunten Gewand des Hippies unter die Leute gebracht wird, als handle es sich um ein Lutschbonbon? Der Hippie-Kult, der ja auch ein Drogenkult ist, war Hoffmann fremd. Noch im hohen Alter von 94 Jahren versuchte er mit einem geradezu rührenden Vorschlag, LSD von der Drogenassoziation zu befreien. Unter Bezug auf Aldous Huxley schlägt er vor, Phantastika, Halluzinogene und Psychedelika nicht länger als Drogen zu bezeichnen. Ein ziemlich weltfremder Vorschlag. Typisch für Hoffmanns Schriften und seine öffentlichen Äußerungen ist eine gewisse Ambivalenz bei der Beurteilung seiner eigenen Entdeckung und deren Folgen. Er war eben nicht nur der gewissenhafte Forscher im Dienste eines Schweizer Pharmakonzerns, als Naturmittelchemiker war er immer auch ein Mystiker, wozu er sich ausdrücklich bekennt. Die vom Psychedelika bewirkte mystische Schau sei keine Sinnestäuschung, schreibt er, sie sei vielmehr die Offenbarung eines anderen Aspektes der Wirklichkeit. Die von unserem Intellekt errichtete Grenze zwischen Ego und Außenwelt löst sich auf. Und Außen- und Innenraum verschmelzen ineinander. Was das Gefühl von Unendlichkeit und Zeitlosigkeit vom Ewigwährenden hier und jetzt hervorruft. Der Körper, der im gewöhnlichen Bewusstseinszustand als von der Außenwelt getrennt empfunden wird, wird jetzt als mit der Schöpfung vereint erlebt, als Teil des Universums, was er ja tatsächlich ist. Das Gefühl der Geborgenheit im zeitlosen Urgrund führt zum Erleben der Glückseligkeit. Anzunehmen, Hoffmann habe sich mit zunehmendem Alter in eine weltfremde Naturmystik geflüchtet, wäre ein Fehler. Wer Hoffmann bei den Feierlichkeiten zu seinem 100. Geburtstag erlebt hat, ist einem Mann begegnet, dem die Wirklichkeit nicht entglitten ist. Heute ist er in seinem Denken dem der Hippies sehr viel näher, als ihm selbst bewusst sein mag. Das Elend der Welt und den Zustand des Planeten macht er fest an Materialismus, Entfremdung von der Natur durch die Industrialisierung und wachsende Verstädterung, fehlende Befriedigung durch die Tätigkeiten in einer mechanisierten, leblosen Arbeitswelt, Langeweile und Ziellosigkeit in einer wohlhabenden, saturierten Gesellschaft und das Fehlen einer religiösen, nährenden und sinngebenden philosophischen Begründung des Lebens. beautiful grass and green with your majestic silver seas. Your mysterious mountains I wish to see close. May I land?